Herzlich willkommen zu Alter Scheiter Nummer 30, dem Queerenstößchen aus dem Zonen der Unbewohnbarkeit. Ich bin Joke. Hallo, ich bin Steffen. Sorry, ich bin so ein bisschen unvorbereitet angefangen. Herzlich willkommen. Wir feiern. Wir feiern am 30. Das habe ich jetzt schon gesagt, genau. Aber dass wir feiern, hast du noch nicht gesagt. Genau, 30. Folge. Hurra! Und wir kommen jetzt in die besten Jahre. Wirklich. In die besten Folgen, oder? Ja. In die besten Folgen. Wir kommen jetzt in die besten Folgen, hoffentlich. Ich trinke Wasser. Und gleich Tee. Ich trinke Naturfresk Apple Solver Juice von der Firma Ørbæk. Das ist eine dänische Firma. Aus unserem fancy Tränkeladen um die Ecke. Ich werde das jetzt mal antesten. Es ist sehr süß. Ich möchte es auch gerne probieren. Es ist extrem süß. Vielleicht könnte man es noch mit Wasser vermischen. Ja, könnte man. Ich trinke nicht so gleich Tee. Was wollte ich gerade noch sagen? Ich hoffe, du willst noch ganz viel sagen. Ich sag gleich noch mal was und dann wird dir nichts mehr von mir. Es ist ausnahmsweise Vormittag, das wollte ich sagen. Es ist Samstagvormittag, weil wir gestern Abend nichts gemacht haben. Nicht wie vorgeschrieben gepodcastet haben, sondern rumgehangen haben. Und deshalb ist es jetzt vormittags. Also eigentlich, genau genommen, ist es nachmittags. Ja. Es ist noch nicht mal mehr Mittag. Ich muss gleich arbeiten. Ja. Also bald. Ja, richtig. Ja, dann müssen wir mal loslegen. Ja, haben wir ja schon. Deswegen sitzen wir hier. Also es wird heute auch mal wieder eine kürzere Folge. Ja. Wir werden wahrscheinlich irgendwann wieder ein abruptes Ende. Obwohl wir nicht irgendwas in irgendwas reinfeiern. Nein. Diesmal. Also. Dann lass uns mal loslegen. Nicht so viel. Anlauf nehmen. Also wir haben uns gedacht, da wir jetzt 30 werden, könnten wir mal über das Thema Alter sprechen. Mhm. Da freut sich Jürgen ganz klar. Das liegt ja so nahe. Ja, ich finde das eine super Idee. Obwohl das ja irgendwie, wir sind ja eigentlich alle, also Alter und Queer natürlich, oder Queer und Alter, jedenfalls versuchen wir es. Obwohl das ja so ein bisschen, wir sind ja alle drei ähnlich alt. Das stimmt nicht. Nein? Nein. Ich bin 31. Steff ist viel jünger. Steff ist 22. Ich bin 18. Steff ist erst 18, aber schon queer. Das ist ein Wunder, dass du in deinem hohen Alter eigentlich noch queer geworden bist. Ja. Naja, also, ich bin 26. Aber die Katze beißt mich. Also, ich finde nicht, dass das ein ähnliches Alter ist. Nee? Nee. Ich finde, also ich glaube, es macht weniger aus mit der Zeit. Je älter man wird, desto egaler ist der Abstand, aber ich würde sagen, 6 Jahre. Sind mal 6 Jahre, ne? Sind einfach irgendwann später vielleicht nicht mehr so relevant, aber irgendwie unter 30 oder über, also deutlich unter 30 oder dann auch mittlerweile deutlich über 30 zu sein, ist schon ein Unterschied, finde ich. Du bist deutlich über 30. Naja, ich bin jetzt. Man ist jetzt 33. Ja, ich meine, da kann man jetzt nicht mehr sagen, ich bin irgendwie gerade 30 geworden. So. Das stimmt. Also, das meine ich halt mit deutlich über 30. Wobei, wollen wir immer irgend so ein Altersproblem einreden. Ich finde nur, für 33 finde ich deutlich über 30 ein bisschen gewagt als Beschreibung, aber na gut. Naja, ist ja auch so genauso wie 26 auch, kann man auch sagen, es ist nicht deutlich unter 30. Aber ich finde halt schon, das ist jetzt nicht irgendwie 29 und 31. Da ist es dann egal. Ja, vor allem, wenn ich in ein paar Monaten dann 27 werde, dann kann ich bist schon sagen, ich fast bin, 30. Nee, ich kann, nein, aber ich kann sagen, ich bin Ende 20. Ganz Hammer, ne? Ja, stimmt. 26 ist Mitte, Mitte 20. Mitte 20. Ende 20. Aua. Wir haben immer noch eine Babykatze. Ja. Ach, die Katze macht sie beißt und maunzt. Sie hat euch auch begrüßt. Ja. Vielleicht muss sie jetzt zur Not. Aber jetzt. Die Katze ist 4 Monate alt. Stimmt. Genau, jetzt hier nicht Speziesismus irgendwie aufkommen lassen. Genau, und mal auch die Katze soll genannt werden. Die Katze ist 4 Monate alt, die andere Katze ist 4 Jahre alt. Oh, das ist schön. Ob die Katzen queer sind, wissen wir nicht. Sie sagen da nichts Genaues. Aber die eine Katze, twittert sehr kritisch. Ja. So allgemein, auch gesellschaftskritisch und sowas. Das finde ich schon mal ein gutes Zeichen. Ich finde ja, die Katze twittert ein bisschen hochnäsig, aber... Naja. Gehört dazu, ne? Tja, Alter ist ja auch mal wieder ein sehr breites Thema. Also du wolltest sagen, dass wir irgendwie gleich alt sind. Wahrscheinlich denkst du da eher so in Jahrzehnten? Ich glaube, ich denke so ein bisschen in Sozialisationsjahrzehnten. Also Steff ist in den 90ern sozialisiert worden. Das stimmt, ich bin ja in den 80ern sozialisiert worden. Ich bin nämlich in den 70ern geboren. Das macht schon was aus, glaube ich. Meine 90er sind geprägt von Erwachsenwerden und Ausziehen und Abi machen und sowas alles irgendwie. Und also... Steff ist jetzt nicht so. Ich bin die 90er. Ich bin 1995 bin ich ausgezogen. In Mitte der 90er bin ich irgendwie ausgezogen und habe irgendwie angefangen, ein irgendwie Erwachsenenleben zu führen. Und das ist halt schon ein Unterschied, ob man da irgendwie zur Schule geht und lesen lernt oder ob man irgendwie auszieht. Und das macht schon was aus, Sozialisation, finde ich. Ja. Also wenn man Altersunterschied in Bezug auf, wie ich welche Zeit oder welches Jahrzehnt oder welche Jahre wahrgenommen habe oder was ich überhaupt von den Jahren wahrgenommen habe, dann macht es auf jeden Fall einen Unterschied, weil man ja irgendwie sowas so Weitsichtigkeiten und Erfahrungen und sowas angeht, dass man dann durchaus nochmal einen anderen Blick drauf hat, weil vielleicht auch gerade andere Sachen wichtig sind. Aber wenn man das wegwinkt, nimmt davon, dann finde ich, macht es halt dann nicht mehr so viel aus. Und dann gibt es einfach sehr individuelle Unterschiede, ob ich jetzt merke, dass jemand deutlich älter oder deutlich jünger ist als ich. Ja klar, das ist natürlich auch immer noch eine Frage von, wie ist jemand drauf und was für Lebenswünsche hat jemand und was für eine Lebenswelt lebt eine Person. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ist man irgendwie verheiratet, 2 Kinder, Haus, Fulltime-Job oder wohnst du in der WG und hast eine offene Beziehung und verbringst dein Leben gerne auf Partys. Klar macht das was aus. Und da ist dann wahrscheinlich so alles zwischen, da können Leute mit Anfang 20 irgendwie, wenn sie früh anfangen, irgendwie eine Lebenswelt haben, die total geregelt ist und Leute mit Anfang 50 irgendwie ein total unstetes Leben führen. Ja, das war mir auch eingefallen jetzt so im Vorlauf zu diesem Podcast. Dass ich auch denke, so was so Lebensfragen, also was so irgendwie so, es wird immer gesagt, dass es diese klassische 30-Jahre-Grenze gibt, bei der man dann irgendwie nochmal besonders auf sein Leben irgendwie guckt, was man bisher so gemacht hat und wie man dann so weitermachen möchte. Und das denke, also so die Frage an sich ist halt eigentlich immer die gleiche. So, ich glaube schon, dass es sich das vielleicht nochmal auf andere Lebensrealitäten dann abgelichtet wird, irgendwie diese Frage. Aber so mit 20 fragt man sich auch bestimmt, was man eigentlich so machen will mit seinem Leben und was man irgendwie, wenn man irgendwo man vielleicht irgendwie wohnen möchte und ob man vielleicht mit irgendeiner Beziehung zusammenziehen möchte oder so, also so irgendwie ein oder was irgendwie noch Ausbildungsfragen oder so. Halt nur, dass es vielleicht so, das ist halt mehr so diese, dass vielleicht noch mehr das erste Mal Entscheidungen sind, die dann da dran hängen, als jetzt vielleicht mit 30, 40, 50. Aber dass ich irgendwie so viele Leute in eben diesen, oder dass ich einige Leute in eben diesen Jahrzehntabschnitten irgendwie auch kenne und sehe, es ist immer die gleiche Frage. Und es sind auch immer wieder die gleichen Punkte. Also es kann eben durchaus passieren, dass man an einen Punkt kommt und sagt so, okay, irgendwie alles, was ich bisher gemacht habe, hat mir gezeigt, dass ich das jetzt irgendwie so nicht mehr machen möchte oder das einfach auch gar nicht mehr so weitermachen kann. Und ich muss mir tatsächlich nochmal was, ich muss da irgendwie nochmal so ein bisschen was anderes für mich suchen oder finden oder so. Dass so diese Fragen nach Selbstfindung oder auch Sachen irgendwie hinter sich lassen, dass das nicht aufhört. Dringend. Also, dass man nicht irgendwie mit dem Alter dann so gesettelt ist. Und das dann nur noch so für sich hinläuft, irgendwie, weil man das dann mit 20, 30 schon so die grundlegenden Sachen geklärt hat und der Rest dann so dann läuft. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Und wie ist es? Ja, wie ich, das habe ich vorher gesagt. Ich habe das war der lange Text vorher. Dass ich halt die Beobachtung gemacht habe, dass eben dieses klassische, naja, man wird vielleicht irgendwie 30 und guckt irgendwas und macht, dann kriegt man vielleicht nochmal eine Midlife-Crisis und irgendwie mag nicht mehr das, was man irgendwie sein Leben lang vorher gemacht hat. Dass das irgendwie so gesellschaftlich oder kulturell gebildete Punkte sind, also so Fixpunkte, bei denen man das dann auch haben darf, aber dass ich irgendwie von der Beobachtung her bei anderen Leuten, die eben auch in total unterschiedlichen Altersgruppen stecken, also sei es eben 30, 40, 50, halt auch immer wieder irgendwie vor der gleichen Frage stehen. Oder auch vor ähnlichen Entscheidungen, nämlich, dass man bisher Sachen, die man bisher gemacht hat, einfach nicht mehr machen wird oder nicht mehr machen kann. Und dass man sich nochmal echt umorientieren muss oder dass man auch nochmal ganz große Selbsterkenntnisse irgendwie gewinnt darüber, wie man sein Leben eigentlich leben möchte. So, oder was für ein Mensch man eigentlich ist, wie man sich damit irgendwie arrangieren muss. Also so, dass das halt nicht aufhört. Trotz Alter. Aber es gibt garantiert dann noch so diesen Punkt von Erfahrung und dann vielleicht bestenfalls sich doch schon ein bisschen besser kennen über die Jahre. Also ich blicke da so ein bisschen so drauf. Also ich erkenne sehr wohl Unterschiede zwischen einer Person, die Mitte 30 ist und einer Person, die Anfang 20 ist, oder vielleicht sogar noch unter 20. Also ich sehe einfach Unterschiede, auch Unterschiede, die ich, als ich jünger war, nicht so offensichtlich gesehen habe. Also ich habe den Eindruck, je älter ich werde, desto bewusster werden mir Unterschiede zwischen, ich sag mal so, jüngeren Erwachsenen und älteren Erwachsenen. Wir lassen mal so Kinder und Pubertät und alles so deutlich unter 18 mal weg. Also so, vielleicht so Ende Schule ist vielleicht ein ganz, also so Ende Schulzeit ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt. Also wo dann auch so Eigenverantwortung und sowas schon da ist oder auch da sein muss. Weil das natürlich auch nicht stimmt, weil es gibt auch Leute, die dann auch noch das ganze Studium über bei ihren Eltern wohnen und relativ wenig Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Leben. Aber so. Also ich, als ich so Ende, so irgendwas so 18, 19, 21, 22 war, habe ich Unterschiede zwischen mir und, sagen wir mal, so Mitte 30-Jährigen nicht so doll gesehen. Also da war ich irgendwie nicht so, klar war das eine andere Lebenswelt und wir hatten einfach schon, was weiß ich, ein Studium hinter sich oder sowas. Aber es gab ganz viele Sachen, da hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, nicht auf Augenhöhe zu sein. Oder vielleicht hatte ich auch Glück und habe viele Leute getroffen, die mich sehr ernst genommen haben, auch als ich noch so jung war. Und ich habe den Eindruck, dass mir das mehr auffällt jetzt, wo ich so ein bisschen mehr Lebenserfahrung habe und halt so ein bisschen da so drauf gucken kann und einfach so sehen kann, okay, es gibt einfach so bestimmte Sachen, da braucht man einfach irgendwie Erfahrung für. Und manche Sachen waren mir früher einfach nicht so wichtig oder da habe ich einfach keinen Blick für gehabt. Gesunde Ernährung zum Beispiel. Also nur mal so ein Beispiel, was halt irgendwie, es war bei mir persönlich einfach überhaupt nicht irgendwie relevant. Oder irgendwelche größeren politischen Zusammenhänge oder sowas, die halt auch erst, also so, es gibt, also da sind halt andere Sachen einfach auch wichtig und auch bestimmte Gedankengänge waren vielleicht schon da, aber es fehlte halt auch an vielen Stellen noch so die Erfahrung, auch die Menge der Auseinandersetzung, die Leute, die man trifft, die Erfahrungen, die man selber macht, die, über die man nachgedacht hat, was auch immer so. Und das formt ja ganz doll auch weiter. Und ich habe schon den Eindruck, es ist ein Prozess, der hoffentlich nie aufhört. Also dieses Gefühl von, okay, man ist dann irgendwie 35 und dann ist man fertig mit allem und danach lebt man nur noch so den Rest des Lebens irgendwie so, ist verheiratet, hat so das Haus, in dem man so bis den Rest des Lebens wohnen wird und es wird auch eigentlich keine großen Veränderungen mehr geben, außer dass die Kinder groß werden. Das ist halt irgendwie... Was haben wir eigentlich für eine geile Normvorstellung? Ja, das ist halt irgendwie so das, was halt irgendwie schon mir irgendwie als irgendwie, also so bin ich schon irgendwie auch reingewachsen in so ein Bild. Es gibt so ein Kindsein, dann gibt es irgendwie vielleicht auch so eine wilde Jugendphase, aber spätestens, wenn du halt einen Job hast und verheiratet bist, lebst du irgendwie so halt so vor dich hin. So, ne? Und das fand ich immer ganz schrecklich. Also das war auch immer, das wollte ich ja auch immer nie. Das hat mich ja auch, glaube ich, vor vielen bewahrt, die Angst davor, so jemals werden zu müssen. So. mittlerweile glaube ich, dass das, was man so vielleicht früher so sieht, irgendwie als... was macht ihr hier? Wasser. Ach so. Wir machen Wasser. Wir sind so ein bisschen biblisch unterwegs. Ich mache aus Luft Wasser. Oh, Steff, hast du wieder Wasser gemacht? Wasser gemacht. Toll, danke. Gut. Entschuldigung. Also, was ich halt sagen wollte, ist, ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass man irgendwann fertig ist, sondern dass es wahrscheinlich irgendwie immer irgendwie weitergeht und dass es halt immer wieder neue Fragen gibt und auch neue grundsätzliche Lebensfragen, da würde ich dir zustimmen, aber ich merke auch, dass einfach Phasen länger dauern, dass einfach, also dass Beständigkeit eine größere Rolle spielt, dass halt Beziehungen länger dauern, dass irgendwie Wohnort Aufenthalt länger dauert, dass so Zeitabschnitte, also dass ne, dieses berühmte, die Zeit geht schneller vorbei, bedeutet ja auch, dass einfach bestimmt, also die Dinge ändern sich einfach nicht mehr so schnell. Also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich irgendwie jetzt, was weiß ich, in dieser Wohnung noch mindestens 5, wenn nicht sogar noch länger Jahre irgendwie leben werde, was halt früher für mich so eine völlig undenkbar große Zahl war, irgendwie an einem Wohnort zu sein oder so. Und das, deswegen, manchmal glaube ich, dass das vielleicht das ist, was so dann von Jugendlichen oder von jüngeren Erwachsenen als so ein wahnsinnig lange und so eine. Also ich meine, wenn du 18 bist und du warst vor 5 Jahren 13, dann ist das halt einfach irre lange. Aber wenn du 35 bist und du warst vor 5 Jahren in diese Wohnung eingezogen, dann warst du halt 30 und das ist dann halt einfach nicht so ein... Und dass das, diese Beständigkeit vielleicht das ist, was dann Jüngere als so was Fertiges irgendwie ansehen. Also dass dieser Blick von Jüngeren auf so Ältere, dass dieses, das ist irgendwie so, ne? So dieses Beständigere. Fertig im doppelten Wortsinn, ne? Nee, gar nicht. Nein. Hast du mich nicht verstanden? Soll ich nochmal... Hatte nichts mit dem zu tun, was du gesagt hattest, glaube ich. Also nicht so direkt. Sondern, also ich hatte es jetzt so verstanden. Wenn man das jetzt irgendwie mit dem Normmodell abgleicht und irgendwie Leute, die dann total glücklich sind, Ironie mit ihrer Beziehung und den Kindern und dem tollen Beruf, den man da hat und ist alles total, also so und sich dann aber da so eingerichtet hat, das langfristig aber und dabei dann irgendwie Kompromisse geschlossen hat, die man vielleicht gar nicht wollte. Also solche Leute kenne ich halt überhaupt nicht. Selbst wenn ich irgendwie ein Arbeitsumfeld nehme, wo halt irgendwie auch echt jetzt nicht Leute sind, die, also da sind halt einfach nicht Leute aus meinem Freundeskreis, wo halt einfach die Lebenswege nicht unbedingt der Norm entsprechen, sondern das sind halt irgendwelche hetero verheirateten Familienmenschen. So. Und selbst bei denen sehe ich nicht irgendwie so dieses: Ich bin so glücklich in meiner Beziehung, ich habe mein Haus, ich habe meine Kinder, alles ist super. Also gar nicht. Also auch da gibt es immer wieder auch Punkte irgendwie, wo halt irgendwie sich Fragen gestellt werden. Also ich glaube, das ist mittlerweile glaube ich wirklich, das ist ein Mythos, das ist Quatsch. Das kriegt man aber erst mit, wenn man quasi selber irgendwie so in bestimmten, in so einem Club irgendwie, also wenn man halt einfach so ein bestimmtes Alter erreicht hat, um halt sozusagen auch einen anderen Blick darauf zu sehen, wo das halt auch mit der eigenen Lebensrealität irgendwie nicht, also wo das dann einfach nicht mehr so total fremd ist. So eine bestimmte Länge an Jahren oder Phasen oder so. Und was ich noch zu dem sagen wollte, was du vorhin gesagt hast, ich glaube sehr wohl, dass es, beziehungsweise ich fände es extrem schrecklich, wenn man immer wieder im eigenen Leben an dem gleichen Punkt landen würde. Sondern ich finde es eigentlich total gut, dass das nicht so ist. Nämlich, dass man sich mit 18 und mit 30 oder mit 40 nicht die gleichen Fragen stellt. Sondern dass es einfach... klar gibt es immer irgendwie man bleibt ja immer dieselbe Person, aber mit 30 an der gleichen Stelle zu stehen wie mit 18 und an dem gleichen Punkt zu stehen und immer wieder irgendwie auf die gleichen Fragen zurückgeworfen zu werden, und da fände ich eine ganz schreckliche Vorstellung. Also ich finde es eigentlich die Idee eigentlich schöner, dass es tatsächlich eine lebenslange Entwicklung irgendwo hin gibt und eben nicht irgendein, ich bin jetzt 40 und ich frage mich genauso wie mit Anfang 20 irgendwie, habe ich eigentlich den richtigen Beruf gewählt? Oder was auch immer. Also das fände ich auch echt frustrierend, wenn es da überhaupt nicht die Chance gäbe, sich auch mal dann irgendwo hinzuentwickeln und andere Fragen aktuell wären. Ja, ich glaube aber auch nicht, dass das immer gleich ist. Also natürlich, das sind ja so Metafragen. Also so, diese Metafragen können sich ja auf unterschiedliche Weise ausdrücken. Aber sie fassen halt sozusagen in der Zusammenfassung ein, wie will ich wie will ich eigentlich mein Leben leben oder was erwarte ich von meinem Leben und was kann ich von meinem Leben erwarten oder was kann ich irgendwie von mir erwarten oder also irgendwie so ein solche, also das sehe ich mehr so als Metafragen und das kann sich dann mal irgendwie darin spiegeln oder ich meine, es wird halt total viel in unserem Leben über Beruf verhandelt und dann läuft das eben ganz toll auch darüber. So, was für Tätigkeiten möchte ich ausüben? Kann ich das ausüben? Und es ist ja total unabhängig davon, also so klar, sind das nicht immer die gleichen, ist das nicht immer die gleiche Person, die dann genau an den gleichen Punkt zurückgeworfen wird, sondern ich glaube nicht, dass es ein Zurückwerfen ist, sondern eher so ein, dass diese Frage jedem passieren kann, egal an welchem Punkt im Leben diese Person steht, eher sowas. Dass es halt nicht irgendwie, dass es halt nicht so eine Phase ist, die man dann überwindet, sondern dass es aus irgendwelchen Gründen Leute immer wieder dazu kommen. Das kann einer Person mehrmals passieren, das kann anderen Personen weniger passieren, wenn sie es am, oder nur einmal passieren, wenn sie es aber am wenigsten erwarten. Und zwar, wenn sie dann irgendwie 60 sind oder so. Also ich glaube, das ist so ein, das sind einfach auch so Prozesse, wie du meintest, die auf einmal auftreten können. Also ich meinte halt nur, dass es so, dass ich das sehr beruhigend, also ich finde das sehr beruhigend, irgendwie auch zu sehen, dass es eben nicht altersabhängig ist. Sich Fragen zu, also so irgendwie an einen Punkt zu kommen, Dinge in Frage zu stellen. Oder sich von Dingen auch nochmal zu verabschieden oder so. Also so, was weiß ich, was so unter, was irgendwie unter Selbstfindung oder sowas läuft. Dass das halt kein Altersabschnitt ist. Oder dass man sagt, irgendwie so, es gibt irgendwie die Pubertät und da findet man dann irgendwie so seine Identität und sein Geschlecht und seine Sexualität und findet dann so alles irgendwie so in dieser Phase. Und das war's dann, mehr oder weniger. Also klar kommen dann nochmal irgendwelche Interessen und irgendwelche Wissensbereiche da hinzu oder sowas, was man sich dann noch so anwirbt und was dann so an Erfahrung dazu kommt. Aber eigentlich hat man sich so schon selbst gefunden zu dem Zeitpunkt. Und das merke, also so, und das finde ich eher beruhigend, wenn das aufgelockert wird, um zu sehen, so, okay, das sind irgendwie Fragen, die kann, da kann jeder auf einmal sehr überrascht davor stehen. Tja. Wir labern gerade so ein bisschen sehr unkonkret über Dinge. Ich glaube, ist ja aber okay. Ja, als Einstieg ist es ganz okay. Ich glaube, jetzt könnten wir mal so ein bisschen konkreter werden. Aha. Also zum Beispiel, was bedeutet das für uns und nicht nur irgendwie für. Oder was bedeutet das im Zusammenhang mit queer? Ja. Würde ich ja gerne nochmal fragen. Also, was Marlene vorhin meinte, dass so dieses normale Leben oder das Normleben eigentlich, dass es das eigentlich gar nicht gibt. Du hast dein Pullover Benzel in den Tee gehängt. Oh, ups. Ups. also früher dachte ich zum Beispiel, Hast du nicht gedacht? So habe ich nicht gedacht. So ab 30 habe ich angefangen zu denken, das war ganz nett. Nein, andersrum. Also ich glaube schon, dass ich viele Sachen in meinem Leben anders gemacht habe, als eine Norm es vorschreiben würde. Und früher dachte ich halt, das ist irgendwie total blöd, weil ich deshalb ganz häufig an diesen Punkt komme, wo mir so gespiegelt wird von so einer Mehrheitsgesellschaft oder so, dass ich Sachen falsch gemacht habe oder nicht gemacht habe oder zu anders gemacht habe. Was ich auch nochmal spannend finden würde, wenn wir das nochmal aus so Queer-Perspektive nochmal besprechen würden, wie das denn eigentlich ist, so Alter und Normalität und dann aber aus einer queeren Perspektive in dieser Normalität sitzen. Aber wenn jetzt Marlene zum Beispiel sagt, und ich finde das halt auch, also ich stimme dir da überein, dass ich nicht glaube, dass es diese Norm, also dass es überhaupt Menschen gibt, die diese Norm so vollkommen erfüllen. Vielleicht irgendwie so 2, 3 Ausnahmen, keine Ahnung. Dann müsste es ja theoretisch einfach allen immer so gehen, dass sie denken, so, sie kriegen ständig irgendwas gespiegelt und sie müssen immer dieser Norm hinterher sozusagen. Und einige versuchen möglicherweise dieser Norm hinterherzukommen und andere müssen immer wieder Wege finden, sich von dieser Norm abzugrenzen oder sowas. Also ich revidiere dann meine Ansicht von früher, dass ich irgendwie zu den wenigen Leuten gehöre, die ständig irgendwie in Verbindung mit dieser Norm irgendwas machen, sondern ich vermute, dass einfach alle Leute in Verbindung mit dieser Norm irgendwas machen, sei es ihr hinterherhecheln oder sich davon abgrenzen oder gerade eben irgendwie genau das Gegenteil tun. Oder? Und mit Norm meinst du jetzt, sich irgendwie in einem bestimmten Alter auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten? Mit Norm meine ich schon das, was du zum Beispiel auch erzählt hast. Also die Erzählungen, die wir irgendwie mitgekriegt haben, die für uns mit einem bestimmten Alter offensichtlich in Verbindung stehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt mehrmals schon gesagt haben, erwachsen werden, Kinder kriegen, heiraten, Haus kaufen, dann scheint es ja so eine Normerzählung zu sein, die irgendwie mitschwingt, von der man sich zumindest irgendwie, also die nicht völlig egal ist. Auch wenn man sie nicht macht, weiß man, dass man sie eben nicht macht. Oder wenn man kein Haus hat, dann geht es halt nicht darum, was man hat, sondern es geht erstmal darum, dass man kein Haus hat oder sowas. Oder es geht nicht darum, irgendwas zu machen, sondern es geht darum, dass man sich entscheidet, nicht zu heiraten oder sowas. Mhm. Da fällt mir auch als kurzer Einwurf irgendwie die Geschichte von meiner kleinen Schwester Schöne Grüße ein. In der Schule, als es so auch um Zukunftsperspektiven ging und sozusagen dann die Masse von Klassenkameradinnen irgendwie dann auch so diese Erzählung von in einem Haus, ein Haus haben oder in einem Haus wohnen irgendwie hatten und sie dann total rausgestochen ist mit diesen total mit dieser außergewöhnlichen, krassen Idee irgendwie in einer WG zu wohnen oder sowas. Und das ist schon, also so, das schon gereicht hat. Was ja auch okay ist. Ich glaube schon, dass die Erzählung mit dem Haus einfach ganz schön massiv ist. Ja. Obwohl das Lustige ja ist, dass irgendwie sehr viele Leute gar nicht mit der Realität aufwachsen, in einem Haus zu wohnen oder so. Und trotzdem ist diese Vorstellung eines geglückten Lebens total mit diesem Haus verbunden. Mhm. Also ich finde es nicht, ich finde es, früher hätte ich wahrscheinlich irgendwie gedacht, oh krass, die sind alle so spießig. Wie schrecklich. Aber jetzt denke ich zum Beispiel, was sollen sie denn anderes machen? Sie haben ja echt noch viel Zeit, sich von diesem Hausding auch wieder zu distanzieren oder das nochmal ein bisschen mehr zu reflektieren oder so. So what? Ich denke, gerade so in dem Alter, da haben viele noch nicht wirklich viel reflektiert. Deine Schwester aber schon. Schöne Grüße. Trotzdem würde ich gerne nochmal das spezifizieren und auf so eine queere, also queer sein, was weiß ich, im Sinne von queer leben. Queer leben. Queer lieben. Queere Häuser bewohnen. Sich verpartnern. Hä? Jetzt muss ich meinen eigenen Queer-Begriff mal erklären. Ne? Also wirklich. Im Sinne von irgendwie irgendwas mit queer in seinem Leben anfangen. Im Zusammenhang mit solchen Normen würde ich jetzt gerne nochmal begucken. Mhm. Also ich habe keine Lust, mir da irgendwie zu viel anzumaßen. Also ich halte dann tatsächlich so, ich halte das nicht für so einen großen Unterschied. Was weiß ich, irgendwie Sachen nochmal aus einer queeren Perspektive zu begucken. Im Gegensatz zu Leuten, die halt damit nichts am Hut haben, aber trotzdem vielleicht einfach keine Lust auf Haus- und Eheleben haben oder sowas. Oder andersrum kann man ja auch sehr wohl sich in irgendeiner Art von queeren Zusammenhang sein und trotzdem sich in einer Ehe oder eheähnlichen Beziehung befinden. Und gar noch in einem Haus wohnen. Mhm. Selbst das, also auch das ist ja möglich. Aber eigentlich wollen wir ja nicht darüber reden, sondern über Alter reden. Und nicht über Normen. Hm. Also bei Alter fällt mir ein, dass ich schon den Eindruck habe, dass so das, was ich so unter so Queer-Zusammenhängen feststelle, sich so im Altersspektrum zwischen 25 und 35 relativ doll bewegt. Tendenz älter werdend. Ja. Was ja auch irgendwie insofern relativ logisch ist, wenn man jetzt mal sich so Queer-Szene oder so anguckt, auch im Zusammenhang mit so, keine Ahnung, okay, also richtig von der Bewegung kann man vielleicht nicht sprechen, aber ne, also sowas wie, dass es überhaupt irgendwie im deutschsprachigen Bereich eine Auseinandersetzung mit Butch-Femme-Kultur gibt, ist halt einfach, gab es halt einfach erst in den Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er. Und da müssen Leute ja dann auch mal auf eine erstmal ein bestimmtes Alter haben und die werden dann halt natürlich auch älter irgendwann. Also die Leute müssen ein bestimmtes Alter haben, um sich erstmal damit auseinanderzusetzen und das irgendwie für sich auch irgendwie zu entdecken oder entwickeln oder da irgendwas mit anfangen zu können und keine Ahnung. Ja. Beziehungsweise, Entschuldigung? Natürlich gibt es auch Ausreißer nach unten und es gibt auch Ausreißer nach oben, klar. Aber so der hauptsächliche Zusammenhang, ich würde sogar sagen über 30, also vielleicht eher so Mitte 20, aber die meisten sind dann schon eher über 30. Auf welchen Raum bezogen? Keine Ahnung, also ich denke gerade an so Räume wie zum Beispiel ich glaube, es ist so eine Mischung aus so Freundeskreis und keine Ahnung, so Leute, die zum Beispiel aufs Gendercamp gehen, obwohl das ist ja wirklich nicht, ja, das ist nicht wirklich queer. Aber auch da sind es, also ich meine, es gibt ja nicht die Queer-Szene, von daher kann alles, was ich jetzt sage, du wirst auf jeden Fall irgendeine, also wirst du auch sagen, auch immer sagen können, nee, aber das sind ja auch die und die Leute, was ist ich, LSF zum Beispiel, find, also lesbisch-schwule Filmtage, finde ich irgendwie schon sehr stark queer besetzter Rahmen, auch wenn er explizit nicht das sein will und da auch ganz viele Leute, die sich auch überhaupt nicht mit Queer auseinandersetzen, dahin gehen, würde ich trotzdem sagen, das ist eines hier in Hamburg auf jeden Fall eines der größten queer durchzogenen Events. So, und da ist das Alter schon eher über 30 als unter 30. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, naja, vielleicht kenne ich die einfach nicht mehr, die Jüngeren. Also ich glaube und auch die so Älteren. Also sowohl die Jüngeren als auch die Älteren, würde ich sagen. Also so die Zugänge haben sich ja eher vervielfältigt als verkleinert. So Zugänge und also so, dass es eben leichter ist, irgendwie drüber zu stolpern. Siehe unser Podcast. und also das ist, ja, ich glaube, wenn man zum Beispiel irgendwie schon als jugendliche Person sich in irgendwelchen linksautonomen Zusammenhängen bewegt, passiert es einem bestimmt leichter oder eher irgendwie dann auch mal über queerfeministische Ideen, Aktionen, sowas irgendwie zu stolpern. Mal, also dann losgelöst von irgendwie akademischen Kram oder so. Also ich kann es auch extrem schlecht einschätzen. Also ich kenne eine einzige Person, die unter 20 war und von sich gesagt hat, queer und ich, das gehört zusammen. Eine einzige. Die war 19, als sie so in diese ganze ich hinterfrage Geschlecht und bin jetzt hier voll in der Queer-Szene und so. Und das finde ich schon echt früh, 19. Also die meisten, die ich kenne, haben angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, als sie Mitte 20 waren. Also ich habe da tatsächlich mal drauf geachtet. Das waren immer so, ja, immer so Mitte 20 Leute. Aber ich denke schon auch, dass es was mit Zugang zu tun hat. Ja, auf jeden Fall. Also für mich gab es zum Beispiel den Zugang überhaupt nicht mit unter 20. Ich, keine Ahnung. Ich hätte auch jetzt nicht gewusst, wohin. Die Person ist jetzt aber nicht so viel jünger als wir. Also es ist halt schon dann ja, eher so dieser linke Rahmen, dann irgendwie der dann und ein paar, ein, zwei Leute reicht ja dann meistens schon. Aber ja, klar, Zugänge auf jeden Fall. Klar, die Zeiten ändern sich, die Zugänge ändern sich. Internet. Krass, ne? Total das krass, Internet, echt. Ich glaube, ich finde es eher spannend, das dann auch zu sehen, also zum Beispiel auch am Beispiel so von feministischer Netzpolitik und Gendercamp, wie leicht es dennoch ist, irgendwie so an queer vorbeizukommen. Oder eben, dass das eben dann nicht schon über die Jahre jetzt schon so doll verknüpft ist, weil es ganz doll mit Leuten verknüpft ist und die sagen irgendwie so, das gehört für mich so zusammen und das ist für mich immer ganz wichtig. Dass es halt trotzdem funktioniert, dass es dann doch eher bei den einzelnen Personen bleibt. Und es dann eben nicht so ist, dass sich jetzt Queer und Feminismus irgendwie auch mittlerweile ganz gut zusammengefunden haben. Und dass es dann einfach so die nachkommenden jüngeren Generationen dann einfach auch so aufnehmen, sondern dass es dann eher zu sehen, dass es immer wieder die gleichen Prozesse sind, die durchlaufen werden, um an so ähnliche Punkte dann zu kommen. Sei es dann sowas wie, sich mal mit Rassismuskritik auseinanderzusetzen oder so. Als irgendein Beispiel. Aber also so, ich sehe, dass es halt noch keine Frage des, also dass es auch da wieder so keine Frage des Alters ist, dass man, um sich mit Queer auseinanderzusetzen, immer wieder mit den gleichen Fragen auch auseinandersetzen muss. Mhm. Aber es spricht ja zumindest dafür, dass es nicht so, dass es tatsächlich einen erschwerten Zugang hat. Denn wenn ich voraussetze, dass ich mich mit mehreren Ismen auseinandersetze, ja bitte, das braucht ja auch Zeit, zum Beispiel. Ja, gerne. Ja. Also ich komme ja wahrscheinlich nicht irgendwie mit 15 bin ich dann so total reflektiert und weiß voll Bescheid. Also zu dem Zeitpunkt denke ich das vielleicht, aber es stellt sich später raus. Pustekuchen. Dankeschön. Also du meinst jetzt, Steff, du gehst jetzt schon eher, ich glaube, ich habe immer mal wieder Probleme mit dem Queerbegriff, du gehst jetzt schon eher davon aus, so queer aus so einer gesellschaftskritischen Position raus. Ja. Ja. Ja, da würde ich schon auch sagen, da braucht man einfach ein gewisses Alter für. Oder eine gewisse Zeit, glaube ich. Also kann ja sein, dass man früh anfängt. Ja, stimmt. Wir haben also eine Person bei uns im Freundeskreis. Die hat richtig früh angefangen. Das merkt man auch. Die ist noch relativ jung im Verhältnis zu uns. Die ist 10 Jahre jünger als ich. Und ist halt irgendwie, hat aber einfach tierisch früh angefangen, sich mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen und hat da einfach auch schon relativ viel früh irgendwie gemacht. So in der Pubertät halt schon ganz viel. In den Teenagerjahren ganz viel schon. Teenagerjahre ist auch so doppelt gemoppelt. In den Teenjahren. Was aber auch zum Beispiel daran liegen könnte, dass einfach dann auch so Feminismus schon total früh irgendwie so ein Auseinandersetzungspunkt war. In der Familie. Ja, zum Beispiel, das stimmt. Dass es halt ja, so einfach so ein früh einfach schon so ein Ding war. Das stimmt. Was halt schon vorhanden war. Und das heißt von dort, wenn man das dann schon so als Selbstverständlichkeit aufgenommen hat oder sich da auch schon Prozesse durchlaufen hat, dass dann sozusagen mal so ganz evolutionsmäßig irgendwie stringent, dass es dann so als Anknüpfung, also so dass dann sozusagen eine die mögliche darauffolgende Auseinandersetzung dann auch schneller da ist, wenn einfach schon manche Prozesse. Du meinst so erstsprachenmäßig. Die Grammatik steht und dann kann man mit Es kommt der Feminismus dann hier, was auch nicht, also in Bezug auf mich würde ich das zum Beispiel nicht sagen. Das ging dann gleichzeitig. Ja, aber ich glaube, das macht halt schon was aus, wenn man zumindest schon mal schon mal so einen Startpunkt hat. Ja. Und dem Raum gegeben wird oder irgendwie in seinem Umfeld ist schon so eine Selbstverständlichkeit von irgendwelchen Themen oder auch so der Sprache eben gibt, gewisse Begriffe ganz selbstverständlich zu verwenden. Macht was aus. Also muss man es eigentlich, es ist eigentlich eine gute Idee, so Kinder irgendwie tatsächlich schon relativ früh auch irgendwie so irgendwo so ein Bewusstsein, in so einem zum Beispiel feministischen Bewusstsein großzuziehen. Da muss man nur noch hoffen, dass sie nicht sich total auflehnen und genau das Gegenteil machen von dem, was die Eltern wollen. Und dann hat man vielleicht Glück und kann so kleine Queer-FeministInnen heranzüchten sich. Ein Traum. Super. Ein kleiner Garten. Voll ein kleiner Queer-Feminist. Genau, so ein queer-feministische. Ich sehe auch schon queer-feministische Kitas. Mhm. Ja. Mm. Das ist gut. So, liebe Kinder, heute Nachmittag beschäftigen wir uns mit Bodyismus. Wer will lieber schlafen? Was? Geht so nicht. Als du, Joke, vorgeschlagen hast, dass wir uns mit Alter auseinandersetzen, habe ich ja sofort erstmal an Älterwerden gedacht. Also, und da fällt mir dann als erstes immer sofort ein, oh Gott, der Körper wird älter und im Zweifelsfall unattraktiver Ding. Also so das so. Echt? Das ist dir eingefallen? Das ist mir so als Thema eingefallen, als du meintest, lass uns mal über Alter sprechen. Und das ist ja schon auch durchaus. Also ich empfinde ja die queere Szene TM, also ich genau, das ist also irgendwie der Bereich, in dem wir uns bewegen in Hamburg. Oder ja, nee, und noch darüber hinaus auch, also so auch ein Dunstkreis oder wenn ich mal in einer Stadt bin und irgendwie so, ja, oder wenn ich mal in einer anderen Stadt bin und halt irgendwie so einschlägige Partys besuche oder so. Ich finde, dass ja schon echt immer ein ziemlich krasser Körperkult ist und irgendwie so ein unglaubliches Show-off auch. Mhm. Und so Körper auch irgendwie so total. Also vor allem diese ganzen kleinen Trans-Jungs, irgendwie, die dann irgendwie vielleicht aber eigentlich auch schon Ende 20, Anfang 30 sind, aber so voll den Boy irgendwie raushängen lassen und immer so dieses Kind, also so. Ja, vielleicht ist es das so. Also was ich schon auch sehr typisch finde, ist irgendwie so dieses dieser Show-off von dieser Spätpubertät, von dieser Pubertät von Leuten, die eigentlich nicht mehr in der Pubertät sind. Also ist so, denn das noch so? Finde ich schon. Also ich erinnere mich da an einen Geburtstag, wo es halt irgendwie einfach, wo ich so das Gefühl hatte, dass es natürlich ist das schön, irgendwie auch irgendwie so mal so mal wieder so Kinderspiele zu machen und so und irgendwie so so kindergeburtstagsmäßig sowas zu feiern oder so. Darum ging es mir auch gar nicht, sondern aber so, ich habe gerade so das Bild vor Augen von den Leuten, die dort waren und das waren halt einfach schon echt viel so Boys. Und das waren halt so Leute, die waren halt einfach schon deutlich erwachsen und da gibt es schon so eine Tendenz, also die Tendenz, wenn so gerade so Trans-Männer, da sehe ich oft die Tendenz zu so einem Boyischen hin. Also nicht irgendwie sowas Männliches im Sinne von ne, so ein erwachsener Mann, sondern oft sowas jugendlich Frisches von den Klamotten her und seien es halt die weiten Hip-Hop-Klamotten oder so. Was ja auch alles irgendwie herleitbar ist, ne? Also so dieses möglichst nicht körperbetonte Klamotten tragen, okay, dann greifst du halt schnell in die Hip-Hop-Abteilung. Hip-Hop hat halt auch an sich schon was sehr Jugendliches, weil es halt eine Jugendkultur ist. Und das ist natürlich, greift so alles ineinander, dann gibt es halt auch einfach Trans-Leute, Trans-Männer in dem Fall tatsächlich, die nehmen zum Beispiel keine Hormone oder noch keine Hormone, dann haben sie keinen Bartwuchs oder nur einen ganz geringen Bartwuchs oder die meisten haben keinen Bartwuchs. Das wirkt dann alles immer sehr bubihaft, allein deswegen. Ja. Und dieses, also weil halt Bartwuchs ja auch mit Erwachsensein und mit erwachsener Männlichkeit in Verbindung gebracht wird. Und wenn dann das, der Bartwuchs nicht da ist, aber eine trotzdem maskulines Bild da ist, dann kommt halt sowas Jugendliches dabei raus und so. Und das finde ich aber schon auch, dass das auch ein gewisser Selbstläufer ist. Also so ein, also nicht nur, dass es so bestimmte so visuelle Punkte gibt, an denen dann so eine Jugendlichkeit irgendwie festgemacht wird, sondern auch am, dass das Verhalten dementsprechend, also dass es irgendwie auch dann so ein bestimmtes, also ich kriege immer so eine nicht erwachsen werden wollen. Oder das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen bescheuert, aber ich fand es schon gut, als du, Joko, dann irgendwann angefangen hast, Hormone zu nehmen und einfach mal also das, wo dann das Maskuline, also wir sind ja ungefähr gleich alt, und dass dann so das Maskuline und dein maskulines Äußeres auch mit deinem Alter irgendwann konform gegangen ist, und wir auch einfach wieder irgendwie gleich älter ausgesehen haben und nicht irgendwie du immer so deutlich jünger als ich irgendwie gewirkt hast. So, also was ich, also ne, also jetzt einfach nur so, wie man so wahrgenommen wird, so auch wenn man so unterwegs ist oder so, das fand ich, also mir gefällt es besser. Tatsächlich, wenn Leute auch so alt aussehen, wie sie sind. So. Und das ist natürlich echt schwierig. Also so, ich denke auch, dass es so ein, dir wird das total krass gespiegelt von deiner Gesellschaft. Mhm. Also oder von deinem, nicht von der Gesellschaft, sondern auch von deinem allernahsten Umfeld irgendwie. Wenn du irgendwie maskulin bist und eben keine Hormone nimmst und nicht irgendwie sozusagen dann die erwachsenen Männlichkeitssymbole oder irgendwie Bilder irgendwie erfüllen kannst. Irgendwie ist halt auch sofort dieses süße nicht ernst nehmen. Ja. Also so irgendwie duzen. Ja, wird halt einem so ständig reingetragen. Ja. Also, und ich glaube auch, dass es da teilweise echt schwierig wird, sich da so dem zu entziehen. Oder man läuft echt ganz schön auf, wenn man versucht, irgendwie so darauf zu insistieren, irgendwie aber als Erwachsen behandelt zu werden. Dass ich mir auch schon vorstellen kann, dass es auch irgendwie entspannter ist, von irgendwie so, okay, ich möchte ja zumindest in einer maskulinen Rolle, also stelle ich mir jetzt mal so vor, ich möchte irgendwie als männlich wahrgenommen werden, deswegen erfülle ich zumindest die Rolle, in der ich wahrgenommen werde, die mir Raum gegeben wird, dann kann ich das immer noch mehr selbst ausfüllen und fühle mich zumindest schon mal so ein Stückchen wohler drin, weil es zumindest irgendwie schon mal das richtige Geschlecht ist, irgendwie. Mhm. Also so könnte ich mir gut vorstellen, dass halt so ein, das ist ja dann immer noch selbstständig den Raum ausfüllen bedeutet. Aber es könnte ja schon auch sein, dass Leute, die eben so, also gerade so Leute, die mit so einem maskulinen Ausdruck, dass die dann jünger wahrgenommen werden, weil sie halt bestimmte maskuline Attribute nicht haben und dass das dann auch wieder als jugendlicheres Verhalten gedeutet wird, was bei einer anderen Person vielleicht auch, also vielleicht geht mir das auch so, vielleicht ganz deute bestimmt, ich bestimmte, bestimmte Sachen auch eher als kindisch von Leuten, die halt jünger wirken, obwohl, also auch ich kann da meinen Blick nicht so komplett umstellen irgendwie, also auch auf mich wirken. Aber ja, das ist ja eigentlich auch stimmt. Das ist ja auch mit, eigentlich hat es ja mit Alter und Queerness ganz viel zu tun. Also auch gerade so bei Butches, ne? Du wirst ja ständig nach dem Ausweis gefragt. Also ich werde nie nach dem Ausweis gefragt. Ja. So, und ich bin auch mit 26 auch nicht nach dem Ausweis gefragt worden mehr. Das ist jetzt schon länger nicht mehr vorgekommen. Dann bin ich ganz dankbar. Vielleicht hast du die 18 erreicht. Yes. Ich finde, das berührt nicht nur Butches, ich finde, das ist für insgesamt viele queere, ich nenne es jetzt mal queere Identitäten, ganz spannend. Also zu dem, ich wollte nochmal schnell sagen, zu diesem maskulin und jung sein, das verändert, also das merke ich mit den Hormonen, das verändert sich total. Und ich erinnere mich aber noch, dass als das noch nicht so war, das heißt so, das äußere so die äußere Erscheinung halt einfach nicht für die anderen Leute offensichtlich nicht übereinstimmend hat mit meinem übereinstimmend war mit meinem Alter, hat das, wenn ich mich dann aber alterskonform verhalten habe, wiederum entgegengesetzt des Äußeren, hat das zu totalen Kommunikationsproblemen geführt, weil ich halt auf Leute anders zugegangen bin, als sie es erwartet haben. Also das ist schon das führt dann auch dazu, dass so soziale Situationen einfach nicht mehr funktionieren, weil Leute einen anders wahrnehmen, als man sich gibt oder als man sich dann verhält und dann funktioniert es plötzlich nicht mehr. Mhm. Also es ist schon, ich glaube auch, dass sich da ganz viel hin und her spiegelt, weil man dann natürlich, wenn man dann irgendwie in einer Situation irgendwas erreichen möchte, dann vielleicht schneller dazu greift, sich so zu verhalten, wie die Leute einen dann auch annehmen oder akzeptieren würden. Und ich glaube auch, dass da was dran ist, wenn man eh irgendwie anfängt, so Leute auf dem Kieker zu haben, die so immer so total jung sind und sich so jung zu verhalten. Ich glaube, dann achtet man einfach auch ganz schön doll drauf, wie die sich jetzt speziell jung verhalten, zum Beispiel. Plus, also das nochmal irgendwie verstärkt wahrnehmen. Und plus, dass ich eben, das ist mir vorhin noch entfallen, dass ich das schon auch für so eine, für so Generations charakteristisch empfinde, dieses Ding von irgendwie nicht erwachsen werden wollen. Und dieses, also es gibt einfach so diese, das wird dann so massenmedial irgendwie unter Jugendkult und also X-Generationsnamen, die da irgendwie entwickelt wurden, verhandelt. Aber ich denke schon, oder ich merke auch, gerade wenn man selbst an Punkte kommt, zum Beispiel Verantwortung für ein Kind zu übernehmen oder sowas. Da sind wir wieder. Als ein Beispiel, also da gibt es aber auch mehrere Sachen. Gerne, ja. Gerne. Wie soll man dann raussticht teilweise? Also so, ich halte das, also ich glaube schon, dass es die Tendenz gibt, auch mit Ende 20, Anfang 30, was weiß ich, dass da viele Leute sich in manchen Punkten ihres Lebens da noch gar nicht so viel Erfahrung gesammelt haben und das dadurch eher wirkt, weil sich mit Sachen noch gar nicht auseinandergesetzt haben und das dadurch irgendwie noch so relativ jugendlich wirkt oder eben noch viel auf Partys gehen, was weiß ich, dass da. Also ich würde das zwar durchaus kritisch betrachten, was da für ein Jugendkult irgendwie heraufbeschworen wird, aber so was Klamotten angeht und Lebensstile, wie ich mein Leben irgendwie führe, für was ich Verantwortung übernehme, also in welche verantwortungsvolle Strukturen ich mich begebe, auch nachhaltig verantwortungsfordernd oder sowas, sehe ich da schon, also. Das gehört halt dazu, irgendwie so ein bisschen, ne? Ja. Und es passt halt einfach auch ganz gut dazu. Also irgendwie, wenn ich mich jugendlich ausdrücke, dass dann auch davon ausgegangen wird, dass ich keine Verantwortung übernehme für andere Menschen. Mhm. Außer für mich selbst irgendwie. Und vielleicht irgendwie da für meinen eigenen Werdegang oder für meine eigene Ausbildung oder für meine eigenen Spaß oder sowas, aber also so mehr aber auch nicht. Wobei ich ja gerade jetzt mit diesem Kind das Gefühl habe, ich sehe das total häufig, auch bei diesen Eltern und bei den anderen Eltern dann in der Klasse, dass die eben auch so total jugendlich mit ihrem Kind umgehen. Stimmt. Was nochmal so eine andere Ebene ist, die ich komisch und problematisch finde, aber ich finde, das zieht sich schon durch, dieses sehr junge, also vom Verhalten her, sehr junge Eltern, sehr kreative, flippige, jetzt habe ich es gesagt, flippig. Wow, das ist 90er. Ihren Kindern sehr ähnliche Eltern irgendwie. Ja. Sehr spannend. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte zu queer ist, um das jetzt auch mal positiv zu sehen, also es gibt ja zum Beispiel auch, wenn man sich so Femme-Identitäten anguckt, gibt es ja auch ganz viel so das Spiel mit so Alterskonnotationen, ob das jetzt irgendwie dann in einem Moment irgendwie Haarklemmerchen sind oder sowas oder auch in die andere Richtung. Es gibt ja auch ich sehe das auch immer wieder in so Lesben oder queeren Szenen, wo dann auch so mit Alter irgendwie gespielt wird, also mehr so ältere Klamotten, mehr so ein, dann geht halt auch mal jemand mit Stock auf eine Party oder sowas oder mit so einem etwas ollen Hut oder sowas, also wo mit verschiedenen Zeichen aus verschiedenen Altersgruppen umgegangen wird oder das sich so zu eigen gemacht wird. Und ich finde, da liegt auch so ein queeres Moment drin von eben Normen von Alter zu durchbrechen. Also eben nicht dem zu folgen, was angeblich mit 20 passieren soll, dann mit 30, dann mit 40, dann mit 50 und wenn ich dann irgendwann 60 bin, dann darf ich auch irgendwie im Anzug rumlaufen und so ein komisches Hütchen tragen, sondern ich kann halt auch mit 20 mich bestimmter Sachen bedienen, die aus einer eigentlich ganz anderen Altersgruppe kommen. No. Justin Bieber Look ist queer. Wow. Also, ja, also was? Irgendwie, ja, wenn ich, also ich habe jetzt die Theorie, ich hatte eh schon gehofft, dass so Jungs, Bio, Hetero Jungs irgendwie oder Bio-Jungs zwischen, müssen ja immer noch nicht mehr Hetero sein. Ich glaube, Bio-Jungs reicht schon. Zwischen 12 und 16 irgendwie, es finde Ausnahmen, die nicht den Justin Bieber-Look irgendwie gerade verfolgen. Das ist echt schwer, so wenige. Zumindest was dann, so Mittelklasse, weiße Mittelklasse, ja, genau, Jungs, ne? Ja. Ja. Und dann, Schichtsjungs, aber Mittelklasse muss dann, denke ich, was eigentlich ist das halt ein Auto, ne? So ein Mittelklassewagen. Und dann hast du die Mittelschicht, heißt das nicht Mittelklasse. Und dann hast du so die weißen Lesben in Justin Bieber Look. Ja, also irgendwie vielleicht so Anfang, also so in den 20ern durchgehend, irgendwie vielleicht noch kurz vor 20. Auch diese Frisur. Das finde ich schon, also das allein finde ich schon sehr interessant. Aber weiter habe ich es noch nicht verfolgt. Ich habe noch nicht weitere Gruppierungen aufgetan. Naja, schon klar, das ist irgendwie, glaube ich, schon auch einfach so ein Thema, wenn es um Mode geht oder so. War ja jetzt auch, hatten wir doch auch mit irgendwie, hatte Katrin dazu nicht auch irgendwie mal was gesagt? Dieser, momentan herrscht ja auch so ein Stil vor, der einfach dann wiederum sehr reaktionär teilweise ist. Also American Apparel zum Beispiel ist ja total spießig, was da teilweise an Klamotten rumhängt und auch einfach für die Zielgruppe viel zu alt sozusagen. Also wenn man mal in die Geschichte guckt oder so, dieser Klamotten. Also das sind dann halt. Oder das, was du meintest, irgendwie mit diesen. Diese Stützstrumpffarben. Ja, wenn man zu H&M reingeht und die ganze Frauenabteilung ist voller Beige-Töne oder so. Ja. Das ist ja eigentlich, also wenn ich in meine Vergangenheit gucke, dann ist Beige halt eher so eine Oma-Farbe oder so. Oder halt so eine totale Spießerfarbe. Aber eben nicht, eigentlich nicht das, was ich jetzt wiederum mit H&M-Publikum verbinde, weil die einfach jünger sind eigentlich. Also ist es ja schon dann auch Teil von Mode, dass dann zwischendurch mal irgend so ein Stil rauskommt, der halt irgendwie zu einer anderen Zeit oder eigentlich zu einem anderen Alter gehörte oder in meinen Normen zu einem anderen Alter gehörte oder so. Wobei ich ja gerade bei diesen stützstrumpffarbenen Sachen oder auch dann so diese Haushaltskittelmuster und so, habe ich eher den Eindruck, da haben sich irgendwelche Marketingleute überlegt, irgendwie, das hatten wir noch nicht, das nehmen wir jetzt mal als nächste große Welle und es zündet aber nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das was ist, was wirklich so krass zündet, wie zum Beispiel. Vielleicht sind wir in den falschen Szenen. Nee, auch so auf der Straße oder so. Also so, keine Ahnung, Ballerinas zum Beispiel oder Leggings oder so diese oben ganz weit Klamotten, unten eher wenig, obenrum eher viel. Mhm. Stil so. Das hält sich ziemlich krass. Das ist irgendwie was, das ist schon sehr deutlich. Klar gibt es dann immer da drin so Abweichungen und irgendwelche Zitate aus irgendwelchen, aber dieser Granny-Look, wie das ja genannt wird, so ist halt wirklich. Da habe ich seitdem, das kommt, wird ja seit ungefähr 2 Jahren postuliert oder seit 3 Jahren und jetzt hängt es wirklich bei H&M und ich habe, also ich finde es ja ganz schrecklich, weil ich ab und zu tatsächlich bei H&M einkaufe und dort gerade nichts finde, ja, weil ich es einfach alles so furchtbar finde. Das ist mir noch nie passiert, dass ich wirklich 90% der Sachen für wirklich komplett, also wirklich die Farben, also ich finde es nur eklig. Also wirklich, so diese Stützstrumpffarben, das finde ich wirklich so überhaupt nicht. Also ich trage immer, für die Leute, die mir nicht wissen, was ich sonst so für Farben trage, ich trage eigentlich immer sehr früh, so sehr doll Farben, so. Also so sehr uni, aber halt hellblau, rot, pink, so, also so sehr knallige Sachen eher. Und irgendwie habe ich aber immer das, irgendwie, wenn ich dann so gucke, was die Leute dann so auf der Straße tragen, oder jetzt, was weiß ich, im Büro oder so, das ist halt eigentlich nicht dieser Stützstrumpf beige, rosé, braun. Ja, das ist eigentlich nicht so, dass ich habe das Gefühl, das zündet. Vielleicht straft mich Lügen in einem halben Jahr, wenn sie alle so rum, keine Ahnung, aber ich sehe das noch nicht. Also Also nicht, weil ich es so scheiße finde, sondern wirklich, weil ich das Gefühl habe, dass einfach da jemand sich das zu doll ausgedacht hat. Hm. Aber wer weiß, vielleicht habe ich auch Unrecht. Ich möchte das nicht, nachher seht mich dann hier irgendwie demnächst mit einem beigen Rollkragenpulli. Marlene. Wie siehst du denn? Ich glaube ja nicht. Wollen wir vielleicht noch einen Kaffee trinken? Wir müssen auch dann machen wir ein bisschen viel Lärm. Ja, ja, und wir können ja auch vielleicht gibt's, einfach... Gibt es einen Kaffee woanders? Kannst auch woanders noch einen Kaffee trinken? Wir haben noch was vor, Schatz. Mm. Weißt du? Vielleicht sollten wir auch mal langsam... Oh nein, noch nicht. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja. Ich finde auch, was ich ja immer sehr angenehm finde, dass die Erfahrung hatte ich das erste Mal auch in meinem ersten Studiumssemester gemacht, ist halt irgendwie ein entspannter Umgang mit Altersunterschieden. Ich finde, das macht schon was aus, irgendwie. Ich finde, es ist nicht, dass manchmal es nicht die erste Frage ist, wie alt man ist. Mhm. Oder auch, also für mich irgendwie, für mich war bisherige Lebenserfahrung gerade bis zum Studium immer die Jüngste zu sein oder zu den Jüngsten zu zählen. Und dass es einfach nervig drauf, also nervig ist irgendwie, weil es für mich total unnötig ist, erstmal darum das festzuhalten, dass ich jetzt die Jüngste bin, weil es einfach eigentlich gerade gar nicht Thema war und nichts sonderlich zur Sache tut, wenn man irgendwie, also entweder man hat erstmal was zu irgendeinem Thema zu sagen oder nicht, oder so, natürlich spielt es dann immer mal eine Rolle, oder wenn man sich länger miteinander auseinandersetzt, dann taucht das auf, aber so als erstes Einordnungsding fand ich das irgendwie erstmal nicht sonderlich hilfreich. Mhm. Und ich sehe schon, dass irgendwie so in queeren Räumen grundsätzlich erstmal mehr geht. Also zum Beispiel Beziehungen irgendwie, die mit großem Altersunterschied sind. Und das finde ich sehr häufig. Mhm. Das hat verschiedenste Gründe, irgendwie das kann auch kulturell, kann das auch nochmal in eine ganz andere Richtung gehen, wenn man es dann mehr als Schule, Kultur irgendwie, in denen vielleicht auch nochmal mehr irgendwie Beziehungen mit großem Altersunterschied als fester Bestandteil irgendwie angesetzt. Also ich glaube, das spielt da auch noch mit rein, aber dass das irgendwie geht und dass das irgendwie, dass da irgendwie kein großer Skandal erstmal ausgerufen wird, sondern irgendwie halt eine Beziehungsform von vielen irgendwie so läuft. Es macht, also ich finde, das macht schon, macht was aus. Also das gehört für mich irgendwie zu queeren Räumen schon dazu, dass und zwar auch auf eine besondere, also auf eine für mich klassische queere Art und Weise, dass irgendwie natürlich einerseits sowas irgendwie nicht verurteilt wird oder also irgendwie gesagt wird, das ist ja ein total krasser Altersunterschied und deswegen Beziehungen irgendwie herabgesetzt werden oder nicht ernst genommen werden oder so. Aber andererseits natürlich dann trotzdem auch gewisse Machtstrukturen, die da drin stecken, sichtbar gemacht werden können und sich Leute auch damit auseinandersetzen. Mhm. Also so, dass es auch so ein, dass das halt irgendwie dann Thema sein darf. Und nicht so getan werden muss, als ob es keinen Unterschied gäbe oder so. War das, ich glaube, ja, das war so ein bisschen wirr, aber... Ich habe es verstanden. Ja, also wenn man mal so Queerszene als einen Ort sieht... TM, als einen Ort sieht, wo versucht wird, mit Macht oder mit Normstrukturen, gar nicht immer erstmal mit Macht, sondern mit Normstrukturen, die aufzubrechen, da gehört natürlich auch Umgang mit Alter ganz doll dazu, klar. Also das, da spielt halt ne, Umgang mit Geschlecht, Umgang mit Alter, Umgang mit Race, Umgang mit Körperarten verschiedenster Formen und Farben, Umgang mit gesund versus krank und sowas alles, ne? Geld, also alles, was irgendwie, wo Normen irgendwie relativ stark irgendwie greifen und gerade bei sowas wie zwischenmenschlich, und wenn es dann um das Beziehungs, Ding geht, ne, also Beziehungsform sowieso, ne, böse eine Monogamie. So, also ist halt irgendwie, also da, klar, da ist natürlich dann sowas wie Umgang mit Alter und auch Beziehungs, also dass Beziehungen halt, ne, standardmäßig, also die Norm der einer Beziehung ist dann so hetero, möglichst gleich alt, wenn, dann ist der Mann älter, möglichst gleiche Schicht, möglichst keine Ahnung, was gibt's noch? Gleiche Race, ja. Sowas alles irgendwie, und da gibt's natürlich dann ganz viele Möglichkeiten, irgendwas aufzubrechen. Ja, und das war das, wenn, ja, also das, was du meintest, fand ich, war das, was ich eigentlich auch noch mal sagen wollte. Dass so, egal mit welchem Alter, sei es jetzt sichtbar oder unsichtbar, du dann irgendwie in einen Raum betrittst, dass erstmal möglichst wenig vorausgesetzt wird. Oder dass halt nicht selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass du die und die Erfahrung schon gemacht hast, oder dass du dich da und damit schon auskennst, oder dass du dich damit schon auseinandergesetzt hast oder sowas. Ich glaube, das ist so definitiv für mich ein Erfahrungsextrakt. Beziehungsweise so ein Anspruch, mit dem ich mich versuche, irgendwie durch Räume zu bewegen, irgendwie zu wissen, irgendwie, da kann jemand 20 sein oder 30 sein oder 40 sein und kann sich irgendwie eine 20-jährige Person mit viel mehr Sachen irgendwie, die das queere Spektrum abdecken, irgendwie auseinandergesetzt haben als eine 40-jährige Person. Oder so, also so irgendwie, was Voraussetzungen angeht und Auseinandersetzungen, dass das dann echt sehr unterschiedlich sein kann und eben nichts ist, was man einfach vorausgesetzt hat. Vielleicht machen wir doch mal Schluss, ne? Ich muss noch mal ein Arbeitsblatt schmieren. Ich muss noch ein Geburtstag. Wie sind denn so eure Älterwerden-Strategien als Abschluss? Meine Älterwerden schon, ich werde einfach älter. Das ist ganz klar. Das ist eine geile Strategie. Gefällt mir. Wie du mit deinem eigenen Älterwerden umgehst, was es für dich bedeutet oder so. Spannend. Oh, dafür bräuchte ich jetzt ganz schön viel Zeit noch, glaube ich. Weil ich nämlich schon, also ich glaube, bei mir ist schon gerade ganz schön viel los, was auch so Alter betrifft. Kannst du ja mal zusammenfassen. Kannst du ja nicht. Ja, bitte. Musst du aber auch. Ja, klar. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss, irgendwie nochmal was Persönliches. Oh. Dann sag eine einzige Sache. Du musst es nicht ausreichend beantworten. Nur so ein Bonbon in die Welt hinauswerfen. Ich hab nichts zum Werfen. Du musst auch nicht anfangen. Ach, bei mir ist das alles so überdeckt von der Magisterarbeit. Es geht auch nicht darum, ob du dich gerade mit was auseinandersetzt, überhaupt nicht, sondern einfach nur, was bedeutet älter werden für dich? Punkt. Was bedeutet das für dich gerade? Stress. Nee, ich möchte passiert das von jetzt alleine eigentlich möchte gerade. Ich jetzt eigentlich nicht so. Ich glaube, da möchte ich jetzt eigentlich nicht zu sagen. Und du? Ich hatte dich zuerst gefragt. Es hat in diesem Podcast noch nie funktioniert, sich gegenseitig persönliche Fragen zu stellen. Egal, ich versuche es immer mal wieder. Ich kann auch meinetwegen gerne anfangen, um irgendwie ein Beispiel zu sagen, was ich meine. Ich verstehe schon, was du meinst. Kann ich schon verstehen. Aber ich muss trotzdem drüber nachdenken. Also als Kind war ich immer, ich konnte es nicht erwarten, erwachsen zu sein. Und ich wollte immer dringend erwachsen sein und wollte immer ganz furchtbar dringend erwachsen sein. Und als ich dann erwachsen war, war ich total glücklich, endlich erwachsen zu sein. Und ich habe meine ganzen 20er damit zugebracht, total happy darüber zu sein, erwachsen zu sein. Total super. Also einfach total glücklich zu sein, darüber endlich erwachsen zu sein. Keiner, der einem reinredet und die ganze Emanzipation vom Elternhaus und so und das alles einfach. Man kann so machen, was man will und das ist irgendwie alles total super. Und mit 30 ist dann tatsächlich nochmal, also bei mir hat das total doll funktioniert mit dem, okay, du bist jetzt 30 und es haben sich Sachen verändert und ich weiß halt nicht so genau, ob, also es haben sich auch nur mehr oder weniger zufällig in meinem Leben sehr viele Sachen geändert, auch nochmal mit 30. Und mein Alltag ist ganz toll anders geworden. Das kann auch einfach ein Grund sein. Mein Körper hat sich aber auch verändert, total, also ganz massiv verändert mit 30 werden. Also wirklich so in einem Jahr hat sich da einfach ganz viel, also ganz viel verändert. Und das kann, wie gesagt, also das, ich denke mir, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Zufällig habe ich jetzt eine 3 vorne, deswegen verändert sich jetzt alles so. Das ist ja auch irgendwie komisch. Aber irgendwie war das halt bei mir doch relativ viel so. Und ich glaube, im Großen und Ganzen finde ich das schon eigentlich ganz gut und fühle mich auch eigentlich ganz wohl damit. Mit älter werden, weil ich halt die Erfahrung sehr schätze und auf Erfahrung aufbauen können sehr schätze. Allerdings finde ich es immer nicht so gut, wenn ich das Gefühl habe, dass mir dadurch Grenzen gesetzt werden. Also ich bin jetzt über 30 und habe halt einfach, also was ich einfach am Jungsein sehr schätze, also ich empfinde mich immer noch als jung, so, und das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so sein, denke ich. Was ich eigentlich, also als in den 20ern so sehr geschätzt habe, ist so dieses Gefühl von, es ist so alles offen. Jeder Weg ist irgendwie noch offen und mittlerweile sind einfach nicht mehr alle Wege offen. Es ist einfach so. Es gibt einfach Wege, die sind mir mittlerweile verschlossen und das ist auch ein Abschiedsprozess, finde ich. Und ich finde es, glaube ich, dann immer blöd in dem Moment, in dem ich halt das Gefühl habe, dass es bestimmte Sachen gibt, wo ich halt weiß, es wird schwierig, die noch umzusetzen. Aber wenn ich gerade nicht eine Phase habe, wo ich irgendwas dringend umsetzen will, da finde ich es eigentlich gut, weil ich das mit der Erfahrung halt irgendwie gut finde. Ja. Also ich freue mich auch aufs Älterwerden, vor allem etwas äußerlich älter werden, weil für mich das tatsächlich gerade so über die letzten Jahre sehr doll verknüpft ist, eben mit ernst genommen werden. Und wenn ich mich selbst ernst nehme und auch von den Leuten, die mich irgendwie kennen, ernst genommen werde, irgendwie und dann so ein Gap zu merken, irgendwie von, oder dass man sich das immer so unglaublich erarbeiten muss und sich das so beweisen muss und sowas, das finde ich echt doof. Und ich finde es schon irgendwie netter. Also ich habe gemerkt, wie viel es mir bedeutet im Zusammenhang mit dem Umgang von den Schulkindereltern, ernst genommen zu werden. Irgendwie so, das war echt, also ich habe eine Weile gebraucht, aber irgendwann habe ich gemerkt, so, ich glaube, das gefällt mir daran, dass ich ernst genommen werde, da, als irgendwie gleichberechtigt behandelt werde. So. Das war schon, das finde ich einfach gut. Und deswegen finde ich äußerliches Altern auch gerade sehr, es ist mir sehr willkommen. Die Ergrauung meiner Haare unterstützen das auch sehr. Sodass ich denke, dass ich in 10 Jahren dann auch für voll erwachsen wahrgenommen werde. So. Wovor ich tatsächlich dann auch so ein bisschen Angst habe, ist halt dann, was so körperliche Geschichten angeht, die halt mich dann einschränken werden. So ganz klassisch. Ich glaube, so zu wissen, irgendwie irgendwann wird es mehr irgendwie, dass der Körper sich so gegen die Ideen, die man so hat, irgendwie richtet und es einem Sachen irgendwie erschweren oder man manche Sachen dann auch wirklich nicht machen kann, weil sie körperlich einfach nicht gehen. So. Und es hat für mich schon letztes Jahr angefangen, dass ich auf einmal irgendwie eine Pollenallergie habe. Was vorher nie der Fall war. Und dann auf einmal so, okay, jetzt auf einmal irgendwie Pollenallergie. Und auch so zu merken, okay, das wird wahrscheinlich auch weiterhin passieren, dass auf einmal Dinge auftauchen, die man dann einfach auch annehmen muss und sehen irgendwie so, okay, dann ist halt da irgendein Gelenk, was irgendwie rummäkelt oder solche Sachen. Das bedeutet für mich älter werden und weiser werden natürlich. Ja. Ich habe das Lied nicht aufgeschrieben. Ach so. Das tut mir jetzt sehr leid. Also der Titel ist auf jeden Fall, heißt Golden Days Remix. Von Faxomat and Someone. Ja. Oder Faxomat and Someone. Golden Days Remix, ne? Mhm. Alles klar. Bis nächsten Monat. Monat. Monat. Kommt gut durch den April. April, genau. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.